schon an. Aber ich noch nicht. Oh! way it's dark, and the moon is the only light we see. Hintergrundkombo. Ja, ich musste eben noch mal kurz was zu Thomas sagen. Thomas ist heute nicht da. Thomas ist krank. Und wir haben auf jeden Fall beschlossen, dass wir, wenn ein Jam-Termin demnächst ansteht, den nicht mehr verschieben, sondern der Jam-Termin steht fest und dann gucken wir, dass wir das mit Hausmitteln hinkriegen. Heute sind der Rudi und ich als Co-Moderator am Start. So, jetzt geht's weiter. Wer möchte die Bühne erobern? Ich möchte auch noch was sagen. Also ich finde, da der Tommy ja nicht da ist, moderieren ist echt sau schwer. Und Pat und Patachon machen das einfach großartig. Pat ist im Augenblick draußen, der zieht sich die Rübe zu. Wahrscheinlich, so wie ich sie kenne, mit Kaffee ohne Koffein. So, die Bühne ist frei, wer möchte. Ich habe da den Stefan gesehen. Ja, möchtest du mal? Wäre Premiere für dich, glaube ich, ne? Wäre für dich Premiere, ne? Hier zu spielen. Also erst das erste Mal, aber immer mit Kollege. So, wer möchte denn mit dem Stefan die Bühne teilen? Stefan ist ein sehr arrivierter Schlagzeuger, ich weiß nicht, verschiedene Leute werden ihn wohl kennen. Ne? Also er wird auf jeden Fall jetzt einen raushauen, ne, denke ich. Ja? Ja. Applaus für Stefan! Ich hätte da eine gute Idee, falls ich... kein anderer Bassist zur Verfügung stellt. Der Bernd ist immer am Start. Wie wär's mit euch beiden? Ja, und dann haben wir da noch einen sehr experimentierfreudigen Gitarristen. Ja, sauber. Ja, so. Der Björn an der Gitarre. Also. Björn, spiel du Gitarre. So, da hätten wir ein Trio. Möchte sonst noch jemand? Ah, genau. Der Peter aus dem Background. Viel Spaß bei dem spontanen Trio. Achso, ich möchte noch darauf hinweisen. Gleich ist unvermeidlich, dass ich nochmal mit dem Hafenwasser rumgehe. Und der Hut geht noch rum, Leute. Ja, wir müssen das irgendwie ein bisschen finanzieren. Haben wir noch ein Keyboarder?